sie hat es, diese Typen, die immer wieder Mücker machen, sie, die immer wieder nur alles schlucken und so schwach sind, wie ihre Sache auf dem Stehen. Ihr merkt immer Scheiße, denn nur die Starken überleben, nur die Starken, denn Sieger bleiben, nur die Zehen überleben, und darum werden wir siegen sein. Gewinnen, wie er der Macht um ein Verlierer zu sein. Doch zeigt die Zähne und schlagt zurück, spuckt ihn ins Gesicht, wenn sie ihn ärgern wollen. Sie sollen noch kommen. Denn nur die Starken überleben, nur die Starken werden.